Treffpunkt Internet. Der Anfang des Internets. Eine Welt ohne Internet? Kannst du dir das vorstellen? Bevor es das Internet gab, kommunizierten die Menschen vor allem über Briefe und das Telefon. In den 1960er Jahren begannen Forschende, vier große Rechner miteinander zu verbinden. Sie wollten Daten schneller austauschen. Damals wussten die Menschen nicht, dass das der Anfang einer digitalen Revolution war. Vom Text zum Treffpunkt. Stell dir vor, du öffnest eine Internetseite und auf der Seite sind nur Wörter und Sätze. Zu Beginn war das so. Das Internet bestand nur aus Texten. Es gab weder bunte Bilder noch Musik. Um einen Text ins Internet stellen zu können, mussten sich die Menschen gut mit Computern auskennen. Heute ist es viel leichter. Jede Person kann inzwischen mit einfachen Programmen Texte ins Internet stellen. Aber nicht nur das, denn das Internet bietet dir viele weitere Möglichkeiten. Du kannst dir Videos ansehen, mit Apps lernen und vieles mehr. Für die meisten Menschen ist es auch ein wichtiger Treffpunkt. Du kannst über das Internet mit deinen Freundinnen und Freunden sprechen, gemeinsam spielen oder zeigen, was du gerade machst. Im Internet informieren. Das Internet ist heute für viele Menschen die wichtigste Informationsquelle. Fast alle Inhalte im Netz sind frei zugänglich und jede Person kann eigene Informationen teilen. Überlege dir gut, welche Informationen du weitergeben möchtest, wenn du selbst Inhalte ins Internet hochlädst. Du solltest aber auch nicht allen Informationen vertrauen, die andere ins Netz gestellt haben, denn viele Informationen sind falsch und werden trotzdem geteilt. Internetseiten prüfen. Aber wie kannst du unterscheiden, welche Informationen vertrauenswürdig sind und welche nicht? Bei Internetseiten kannst du darauf achten, wer für die Erstellung verantwortlich ist. War es zum Beispiel eine Firma, die Werbung macht und Menschen beeinflussen möchte? Jede gute Internetseite hat einen Bereich, der dir zeigt, wer verantwortlich für die Inhalte ist. Diesen Bereich nennt man Impressum. Sieh dir auch den Aufbau der Seite an. Wie sind die Inhalte dargestellt? Sind sie übersichtlich? Oder gibt es ein großes Chaos und viele Tippfehler? Ein gutes Zeichen ist es, wenn genau angegeben wird, woher die Inhalte stammen, denn dann kannst du überprüfen, ob sie richtig sind.